hier hoch zum Weinlager und in die andere Richtung. Das ist doch ziemlich bald. Das ist eigentlich schönere Arbeit, nur wenn man wirklich Zeit hat. Ziemlich bald Kaffeeklub. Das war auch im November. Sound der Straße auf. Öffnet der aus? Sound der Straße.